mein Vater, der hat mich total erledigt. Er hat mir wieder sein Weltbild vorgepredigt. Wir haben heute Samstag und da passiert es immer. Ich gehe hin zu meiner Mutter. Sie ist beschäftigt im Wohnzimmer. Was gibt's zu essen? Sie sagt, siehst du nicht, dass ich büge? Frag mich später noch einmal. Aber ich glaube, es gibt Geflügel im engen Kreise der Familie. Wahrscheinlich jeder denken. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als meine eigenen vier Wände. Vielleicht freue ich mich dann auch wieder auf das Wochenende. Mein Vater, der hat mich total erledigt. Sein verdammtes Weltbild vorgepredigt. Im engen Kreise der Familie zwischen Putzmitteln und Geschirrschränken. Was ich mir am meisten wünsche, kann sich wahrscheinlich jeder denken. Ich wünsche mir nicht sehnlicher als meine eigenen vier Wände. Vielleicht freue ich mich dann auch wieder auf das Wochenende. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als meine eigenen vier Wände. Vielleicht freue ich mich dann auch wieder. Aua, aua, meine Ohren, aua, mach, dass es aufhört, mach, dass es aufhört!